Durch den Verlust jenes metaphysischen Bezugspunktes ist das Leben unserer Zeit für so viele sinnlos geworden, denn der einzige Sinn, der uns geblieben ist, nennt sich Fortschritt. Doch Fortschritt kennt kein anderes Ziel als noch mehr Fortschritt. So wurde aus einem Weg ein Trip. Es ist für unser Verständnis von Krankheit und Heilung wichtig, zu verstehen, was eigentlich Heilung meint. Verliert man aus dem Auge, dass Heilung immer Annäherung ans Heilsein im Sinne der Einheit bedeutet, dann versucht man, das Ziel der Heilung innerhalb der Polarität zu finden, und einem solchen Versuch ist der Misserfolg sicher. Wenn wir unser bisheriges Verständnis von Einheit, die immer nur durch eine Verbindung der Gegensätze, einer Conjunctio Oppositorum erreicht werden kann, noch einmal auf das Gebiet der Hirnhemisphären übertragen, so wird deutlich, dass unser Ziel der Überwindung der Polarität auf dieser Ebene mit einem Ende der wechselnden Dominanz der Hirnhälften einhergeht. Auch auf der Ebene des Gehirns muss das Entweder-Oder zu einem Sowohl-als-auch werden, muss sich das Nacheinander zu einem Gleichzeitig wandeln. Hierbei wird die eigentliche Bedeutung des Corpus callosum, des Balkens, sichtbar, der einmal so durchlässig werden muss, dass aus den zwei Gehirnen eines wird. Die gleichzeitige Verfügung über die Möglichkeiten beider Hirnhälften wäre das körperliche Korrelat der Erleuchtung. Es ist der gleiche Vorgang, den wir schon an unserem horizontalen Bewusstseinsmodell schilderten. Erst wenn das subjektive Oberbewusstsein eins wird mit dem objektiven Unbewussten, ist Ganzheit erreicht. Das universale Wissen um diesen Schritt von der Polarität zur Einheit finden wir in unzähligen Ausdrucksformen immer wieder. Erwähnt wurde schon die chinesische Philosophie des Taoismus, in der die beiden Weltenkräfte Yang und Yin genannt werden. Die Hermetiker sprachen von der Vereinigung von Sonne und Mond oder der Hochzeit von Feuer und Wasser. Weiterhin drückten sie das Geheimnis der Gegensatzvereinigung in paradoxen Sätzen aus, wie »Das Fixe muss flüchtig und das Flüchtige muss fix gemacht werden.« Das uralte Symbol des Hermesstabes kündet vom gleichen Gesetz. Hier stellen die beiden Schlangen die polaren Kräfte dar, die im Stab geeint werden müssen. Dieses Bild finden wir in der indischen Philosophie wieder als die beiden polaren Energieströme im menschlichen Körper, genannt Ida, weiblich, und Pingala, männlich, welche schlangenartig den mittleren Kanal Sushumna umwinden. Gelingt es dem Yogi, die Schlangenkraft in diesem mittleren Kanal nach oben zu führen, so erlebt er den Bewusstseinszustand der Einheit. Der Kabbalist stellt diesen Zusammenhang durch die drei Säulen des Lebensbaumes dar und der Dialektiker nennt es These, Antithese und Synthese. All diese Systeme, von denen hier nur ein paar genannt werden, stehen in keinem kausalen Zusammenhang, sondern sind alle Ausdruck eines zentralen metaphysischen Gesetzes, das diese Systeme auf unterschiedlichen konkreten oder symbolischen Ebenen zum Ausdruck bringen wollten. Uns geht es nicht um ein bestimmtes System, sondern um den Blick für das Gesetz der Polarität und dessen Gültigkeit auf allen Ebenen der Welt der Formen. Die Polarität unseres Bewusstseins stellt uns ständig vor zwei Möglichkeiten des Handelns und zwingt uns, wollen wir nicht in der Apathie verweilen, uns zu entscheiden. Es gibt immer zwei Möglichkeiten, doch wir können zurzeit nur eine davon verwirklichen. So bleibt mit jeder Handlung immer die gegenpolare Möglichkeit unverwirklicht. Wir müssen wählen und uns entscheiden, ob wir zu Hause bleiben oder weggehen, arbeiten oder nichts tun, Kinder zeugen oder verhüten, das Geld einklagen oder vergessen, den Feind erschießen oder am Leben lassen. Die Qual der Wahl verfolgt uns auf Schritt und Tritt. Wir können der Entscheidung nicht aus dem Weg gehen, denn Nicht-Handeln ist bereits die Entscheidung gegen das Handeln. Nicht-Entscheiden, eine Entscheidung gegen das Entscheiden. Da wir uns entscheiden müssen, so wollen wir uns wenigstens vernünftig oder richtig entscheiden, und dazu brauchen wir Bewertungsmaßstäbe. Hat man erst einmal solche Werte, werden die Entscheidungen recht einfach. Wir zeugen Kinder, weil sie dem Fortbestand der Menschheit dienen. Wir erschießen Feinde, weil sie unsere Kinder bedrohen. Wir essen viel Gemüse, weil es gesund ist, und geben Hungernden auch etwas zu essen, weil das ethisch ist. Dieses System funktioniert erst einmal recht gut und macht Entscheidungen leicht. Man braucht nur immer das zu tun, was gut und richtig ist. Leider wird jedoch unser Wertsystem, nachdem wir unsere Entscheidungen treffen, fortlaufend durch andere Menschen in Frage gestellt, die sich in den einzelnen Fragen gegenteilig entscheiden und dies ebenfalls mit einem Wertsystem rechtfertigen. Da verhütet jemand Kinder, weil es schon viel zu viele Menschen gibt. Da will jemand nicht auf die Feinde schießen, weil Feinde auch Menschen sind. Da isst man viel Fleisch, weil Fleisch gesund ist, und lässt Hungernde hungern, weil das zu deren Schicksal gehört. Zwar steht fest, dass die Wertmaßstäbe der anderen schlicht falsch sind, und dennoch bleibt es ärgerlich, dass nicht alle die gleichen Maßstäbe haben, was gut und richtig ist. Und so beginnt ein jeder, nicht nur seine Wertmaßstäbe zu verteidigen, sondern auch möglichst viele Mitmenschen von diesen Werten zu überzeugen. Letztlich müsste man natürlich alle Menschen von den eigenen Werten überzeugen, dann erst hätten wir eine gute, richtige und heile Welt. Leider denken das alle. Und so bleibt der Krieg der richtigen Meinung im vollen Gange. Und alle wollen doch nur das Richtige tun. Aber was ist richtig? Was ist falsch? Was ist gut? Was ist böse? Den Anspruch, dies zu wissen, erheben viele. Doch sie sind sich untereinander nicht einig. Und so müssen wir uns schon wieder entscheiden, wem wir glauben wollen. Es ist zum Verzweifeln. Der einzige Schritt, der aus diesem Dilemma herausführt, ist die Einsicht, dass es innerhalb der Polarität kein absolutes, das heißt objektives Gut oder Böse, richtig oder falsch gibt. Jede Wertung ist immer subjektiv und bedarf eines Bezugrahmens, der ebenfalls subjektiv ist. Jede Bewertung ist vom Standpunkt und Blickwinkel des Betrachters abhängig und daher auf ihn bezogen immer richtig. Die Welt lässt sich nicht aufteilen in das, was eigentlich sein darf und daher richtig und gut ist, und in das, was eigentlich nicht sein sollte und deshalb bekämpft und ausgerottet werden muss. Dieser Dualismus unversöhnlicher Gegensätze zwischen richtig, falsch, gut, böse, Gott und Teufel führt aus der Polarität nicht heraus, sondern nur tiefer in sie hinein. Die Lösung liegt allein in jenem dritten Punkt, von dem aus betrachtet alle Alternativen, alle Möglichkeiten, alle Polaritäten gleich gut und richtig, beziehungsweise gleich böse und falsch sind, da sie Teile der Einheit sind und deshalb ihre Existenzberechtigung besitzen, denn ohne sie wäre die Ganzheit nicht ganz. Deshalb haben wir beim Polaritätsgesetz mit so viel Nachdruck darauf hingewiesen, dass der eine Pol von der Existenz des anderen Poles lebt und allein gerade nicht lebensfähig ist. So wie das Einatmen vom Ausatmen lebt, lebt auch das Gute vom Bösen, der Frieden vom Krieg, die Gesundheit von der Krankheit. Dennoch lassen sich die Menschen nicht davon abhalten, immer einen Pol allein haben zu wollen und den anderen zu bekämpfen. Doch wer irgendeinen Pol dieses Universums bekämpft, bekämpft das All. Denn jedes Teil enthält das Ganze. Pars pro toto. In diesem Sinne sagte Jesus, was du dem Geringsten meiner Brüder tust, das hast du mir getan. Der Gedanke an sich ist theoretisch einfach, stößt aber auf einen tief sitzenden Widerstand im Menschen, da die Umsetzung in die Praxis den Weg hart werden lässt. Wenn das Ziel die Einheit ist, welche die Gegensätze in der Ununterschiedenheit umschließt, dann kann der Mensch unmöglich heil oder ganz werden, solange er noch irgendetwas aus seinem Bewusstsein ausschließt oder sich von irgendetwas abgrenzt. Jedes »Das würde ich niemals tun« ist die sicherste Art, Vollkommenheit und Erleuchtung zu verhindern. Es gibt in diesem Universum nichts Unberechtigtes, aber vieles, dessen Berechtigung der einzelne Mensch noch nicht sehen kann. Alle Anstrengungen des Menschen dienen in Wirklichkeit nur diesem einen Zweck, die Zusammenhänge besser sehen zu lernen. Wir nennen dies bewusster werden, nicht aber die Dinge zu verändern. Es gibt gar nichts zu verändern und zu verbessern, außer der eigenen Sichtweise. Der Mensch steckt lange Zeit in der Illusion, dass durch seine Aktivität, durch sein Tun, die Welt verändert, geformt und verbessert wird. Dieser Glaube ist eine optische Täuschung und beruht auf der Projektion der Eigenveränderung. Liest ein Mensch beispielsweise das gleiche Buch in größeren Zeitabständen mehrmals, so wird er den Inhalt jedes Mal neu, seinem derzeitigen Entwicklungsstand entsprechend, begreifen. Würde man in diesem Fall nicht so sicher die Unveränderlichkeit des Buches überblicken, man könnte leicht an eine Entwicklung des Buchinhaltes glauben. Mit derselben Täuschung verwendet man die Begriffe Evolution oder Entwicklung. Man glaubt, dass Evolution aus den Abläufen und Eingriffen erwächst und sieht nicht, dass Evolution lediglich der Nachvollzug eines bestehenden Musters ist. Evolution lässt nicht Neues entstehen, sondern das immer Seiende schrittweise bewusst werden. Das Lesen eines Buches ist auch hierfür ein gutes Beispiel. Der Inhalt und die Handlung eines Buches sind gleichzeitig vorhanden, können aber von einem Leser nur nacheinander durch Lesen integriert werden. Das Lesen des Buches lässt den Inhalt im Leser schrittweise entstehen, obwohl dieser Inhalt schon seit Jahrhunderten als Buch existieren kann. Der Buchinhalt entsteht nicht durch das Lesen, sondern der Leser integriert durch den Nachvollzug schrittweise und zeitabhängig ein bestehendes Muster. Nicht die Welt verändert sich, sondern die Menschen vollziehen nacheinander verschiedene Schichten und Aspekte der Welt in sich nach. Weisheit, Vollkommenheit, Bewusstheit bedeuten, alles Seiende in seiner Gültigkeit und Ausgewogenheit erkennen und betrachten zu können. Die Ordnung erkennen zu können, bedeutet für den Betrachter in Ordnung sein. Die Illusion der Veränderung entsteht durch die Polarität, die das gleichzeitig in ein Nacheinander und das sowohl als auch in ein Entweder-Oder zerlegt. So nennen die östlichen Philosophien die Welt der Polarität Illusion oder Maya, also Täuschung, und fordern vom Menschen, der nach Erkenntnis und Befreiung strebt, als erstes diese Welt der Formen als Illusion zu entlarven, um zu erkennen, dass es sie in Wirklichkeit nicht gibt. Doch die Schritte, die zu dieser Erkenntnis, Erwachen, führen, müssen in dieser polaren Welt gemacht werden. Verhindert die Polarität die Einheit in ihrer Gleichzeitigkeit, so wird sie über den Umweg der Zeit direkt wiederhergestellt, indem jeder Pol durch die Nachfolge seines Gegenpols ausbalanciert wird. Dieses Gesetz nennen wir das Komplementärprinzip. So wie das Ausatmen ein Einatmen erzwingt, Wachen durch Schlafen abgelöst wird und umgekehrt, so zwingt jede Verwirklichung eines Poles den Gegenpol in die Manifestation. Das Komplementärgesetz sorgt dafür, dass das Gleichgewicht der Pole erhalten bleibt, unabhängig davon, was Menschen tun oder nicht tun. Das Komplementärgesetz sorgt dafür, dass sich alle Veränderungen zur Unveränderlichkeit addieren. Wir glauben fest daran, dass sich durch die Zeit sehr viel verändert. Und dieser Glaube verhindert zu sehen, dass die Zeit nur Wiederholungen des gleichen Musters produziert. Durch die Zeit wandeln sich zwar die Formen, doch der Inhalt bleibt der gleiche. Wenn man gelernt hat, den Blick nicht mehr von den sich wandelnden Formen ablenken zu lassen, kann man sowohl am historischen Geschichtsablauf als auch aus einer persönlichen Biografie die Zeit herausnehmen. Und man wird sehen, dass alle durch die Zeit aufgefächerten Geschehnisse zu einem Muster gerinnen. Die Zeit verwandelt das Seiende in Abläufe und Ereignisse. Entfernen wir die Zeit wieder, wird das Wesentliche, das hinter den Formen stand und sich in ihnen verdichtete, wieder sichtbar. In diesem nicht leicht zu verstehenden Zusammenhang liegt der Ansatz der Reinkarnationstherapie. Für unsere weiteren Überlegungen ist es wichtig, die tiefe Zusammengehörigkeit zweier Pole zu begreifen und die Unmöglichkeit einzusehen, einen Pol zu behalten, während man den anderen aus der Welt schafft. Dieser Unmöglichkeit dienen aber die meisten Aktivitäten der Menschen. Man will Gesundheit haben und bekämpft Krankheit. Man will den Frieden bewahren und deshalb den Krieg abschaffen. Man will leben und dafür den Tod überwinden. Es bleibt eindrucksvoll, wie wenig ein paar tausend Jahre erfolgloser Bemühungen den Menschen an seinem Konzept zweifeln lassen. Wenn wir versuchen, einseitig einen Pol zu nähren, dann wächst ungesehen der Gegenpol proportional mit. Gerade die Medizin ist dafür ein gutes Beispiel. Indem man immer mehr für die Gesundheit tat, wuchs das Kranksein im gleichen Maße mit. Wollen wir mit einer neuen Sichtweise an dieses Problem herangehen, dann ist es notwendig, polar sehen zu lernen. Wir müssen lernen, bei jeder Betrachtung gleichzeitig auch den Gegenpol mitzusehen. Unser innerer Blick muss oszillieren, um aus den Einseitigkeiten heraus zur Einsicht gelangen zu können. Obwohl die Sprache es nicht leicht macht, diese oszillierende, polare Sichtweite auszudrücken, gibt es dennoch in der Weisheitsliteratur seit jeher Texte, welche diese fundamentalen Gesetzmäßigkeiten in eine gültige sprachliche Form gebracht haben. In seiner Kürze und Präzision unübertroffen ist Lao Tse, der im zweiten Vers des Tao Te King formuliert: Wer da sagt schön, schafft zugleich unschön. Wer da sagt gut, schafft zugleich ungut. Bestehen bedingt nicht bestehen, verworren bedingt einfach. Hoch bedingt nieder, laut bedingt leise. Bedingt bedingt unbedingt, jetzt bedingt einst. Also der Erwachte. Er wirkt ohne zu werken, er sagt ohne zu reden. Er trägt alle Dinge in sich, zur Einheit beschlossen. Er erzeugt, doch besitzt nicht. Er vollendet Leben, beansprucht nicht Erfolg. Weil er nicht beansprucht, erleidet er nie Verlust.